dynamic before we come on board? It does. Walking down from 14th Street. Eine der modernsten Kanonenkasten der revolutionären Technik unseres Jahrhunderts ist die zweite Runde Rundfunk. Vor 15 Jahren noch wurde er von den ewigen Besserwissern belächelt oder abgelehnt. Heute ist er eines der gewaltigsten Mittel der modernen Volksführung, was auf dem Zusammenleben der Menschen nicht mehr wegzudenken ist. Wer könnte sich heute noch ein großes Ereignis im nationalen Leben unseres Volkes beispielsweise ohne Rundfunk überhaupt noch vorstellen? Jeder stellt den Empfangsapparat nach Bedarf und Geschmack ein. Entscheidend aber ist, dass er ihn einstellt. Hören müssen den Rundfunk alle.